Kundgabennummer 188 vom 19.11.1937. Gebet. Wir fördern dich, so gut es in unseren Kräften steht. Und deshalb ist all deine Angst und Sorge unnötig. Nur an deinem Gebet liegt es. Wenn du stets zu diesem deine Zuflucht nimmst, kannst du ohne Sorge sein. Denn stets wird erhöret, wer da bittet, aus tiefstem Herzen um Erleuchtung. Liebes Kind, vorübergehend wollen dich geistige Kräfte in Anspruch nehmen, die dir geben wollen erhabene Lehren von Gottes Weisheit. Achte darauf, wie dir diese zugeteilt werden. In allen Nöten hat der Vater seinen Kindern eins gegeben, das Gebet. Was ist das Fliehen dürfen zu ihm für ein Gnadenbeweis seiner göttlichen Liebe? Er gibt allen die Möglichkeit, nur durch Zuwenden inniger Gedanken an ihn sich Hilfe zu verschaffen zu jeder Zeit. Erbarmend kommt der Vater einem jeden entgegen, der ihn anruft in seiner Not. Wer unter euch will diese Gnade zurückweisen, dem ist jede Möglichkeit verschlossen, dass göttliche Hilfskräfte ihm sein Wirken auf Erden erleichtern. Auf sich selbst gestellt wird ihm die rechte Erkenntnis mangeln. Er wird seinen Lebensweg gehen in Irrtum und Dunkelheit des Geistes. Was Gott euch durch die Segnungen des Gebetes gab, ist von so unschätzbarem Wert für euch, denn es stellt ja die Verbindung her zwischen dem himmlischen Vater und seinen Erdenkindern. Nur ein Verblendeter weiset solche Gnadenmittel von sich. Jedes Kind Gottes aber wird dem Vater danken für diesen großen Gnadenbeweis seiner Liebe und wird sich angelegen sein lassen, in Dankbarkeit anzunehmen, was ihm geboten wird. Im Gebet will der Herr euch prüfen, denn was ihr als Form eines Gebetes anwendet, genügt nicht. Es dringt nicht zum Vater, solange nicht euer Herz spricht. Es ist nur dann von Wert und Wirkung, legt ihr euer ganzes kindliches Flehen hinein in das Gebet. Sei es in Worten oder in Gedanken. Immer müsstet ihr von Herzen zu Gott sprechen. Dann wird er euch erhören und euch geben, was im Sinne der göttlichen Weisheit ist. Darum übergebet all eure Sorgen vertrauensvoll eurem Vater, der so, wie es euch von Nutzen ist für die Ewigkeit, euer Gebet erhören wird. Und unterwerfet euch stets seinem Willen, denn er allein weiß, was euch frommet, und wird euch geben, dass es euch Segen bringt. So sehet im Gebet immer ein Geschenk, die Brücke, auf der Herr euch gestattet, zu ihm zu kommen. Und diese Gelegenheit nutzet, so oft ihr könnt. Am Ende eurer Tage werdet ihr erkennen, wie segensreich euer Wandeln dadurch auf Erden war. Amen.